Aha. Ey yo, ey yo. Du hältst dich für Ja Rule und schreist Mörder ins Mic. Aha. Du nimmst so viel Viagra, dein ganzer Körper ist steif. Deine Zeit ist abgelaufen wie eine Sohle, die benutzt wurde. Mein Style ist wie Parfüm und jeder Rhyme ist wie eine Doofprobe. Klar, dass dieser Track meine Enemies wegflasht. Oh, du wirst von mir zerquetscht wie Celebrity Deathmatch. Wo hat sich in deinem Text der Sinn versteckt? Ich kann deine Scheiße nicht mal fühlen, wenn ich meine Hand in dein Hintern steck. Shit. Du hast ne Crew mit nem schwachen Kader. Mich zu battlen kannst du dir nicht leisten wie ne Nacht im Plaza. Denn ich bang den Beat, spiele in der Champions League. Mein Level noch höher als der Grand Canyon liegt. Alter, ich zeig Klasse, ich kann sagen, ich hab was erreicht. In meiner Altersklasse gibt es keinen, der mir das Wasser reicht. Du kriegst einen Platzverweis, so musst dich vom Mic entfernen. Ich brauch mit Rap kein Geld verdienen, ich klär mir einfach reiche Perlen. Guck, wie ich spit, ich kick Rhymes wie Beckham Bello. Und bin am Mic Chirurg, weil ich dich mit meinem Rap entstelle. Komm zum Battle, Homie, dich bezwing ich leicht. Ich bring Styles und entwickel mich in Lichtgeschwindigkeit. Wenn niemand an dich glaubt und keiner mit dir dein Traum teilt, ist es gut, die Leute zu sehen, wenn man dann aufsteigt. Plötzlich bist du fresh und warst es schon immer gewesen. Doch paar Schwäner wird es geben, die dich im Inneren haten. Wenn niemand an dich glaubt und keiner mit dir dein Traum teilt, ist es gut, die Leute zu sehen, wenn man dann aufsteigt. Plötzlich bist du fresh und warst es schon immer gewesen. Doch paar Schwäner wird es geben, die dich im Inneren haten. Mein Rap ist gefährlich wie nachts in Witten. Du kannst nicht spitten, mich zu burnen ist wie dein Fußgelenk. Du kannst es knicken, shit, du kriegst Schiss wie kleine Kinder im Dunkeln. Ich bin illa Kumpel, siehst du mich unter Silber funkeln? Klar, dass du mit den Schultern zuckst. Aha. Mann, du bist unter Druck, ich dreh deinen Kopf um, so dass du dein Arsch siehst, wenn du runterguckst. Mir scheißegal, was du Penner machst. Im Battle siehst du aus wie ne Bitch nach der langen Nacht im Männerknast. Du sagst, dass du fresh bist und dass dein Text verrückt wär. Ich flow die Strophe von oben nach unten, danach rapp ich sie rückwärts. Du Punker willst Fame, doch so kann das nicht gehen. Ich rapp ist deine Worte, kein Bock mehr am Nebeneinander zu stehen. Ich weiß, dass meine Scheiße fresh ist. Warum schreib ich und rapp ich? Denn du bist sowieso nicht zu sehen wie die Unterseite vom Teppich. Dein Part kannst du Schrott nennen wie die Stars in den Top 10. Denn mein Style ist geiler als ein Bombenarsch in der Hotpan. Ich bin Magic, doch ich brauch kein Hokuspokus zu reden. Ich bin so lebendig, ich kann mich sogar auf Fotos bewegen. Guck, ihr findet mich toll, doch eure Komplimente stinken. Dass ich fresh bin, ist selbstverständlich, so wie am Wochenende trinken. Magic, wenn niemand an dich glaubt und keiner mit dir dein Traum teilt, ist es gut, die Leute zu sehen, wenn man dann aufsteigt. Plötzlich bist du fresh und warst es schon immer gewesen. Doch paar Schwäner wird es geben, die dich im Inneren haten. Wenn niemand an dich glaubt und keiner mit dir dein Traum teilt, ist es gut, die Leute zu sehen, wenn man dann aufsteigt. Plötzlich bist du fresh und warst es schon immer gewesen. Doch paar Schwäner wird es geben, die dich im Inneren haten. Du bist ein kleines stinkendes Tierchen, ich mag dich nicht. Und deine Freundin ist ein Vogel mit nem Hackgesicht. Jeder deiner Rhymes klingt, als kriegst du es von hinten rein. Dieses Surge, meine Freundin nenn mich linkes Schwein. Ich nehm mir deine Frau und schenk ihr nen Diadem. Es gibt kein zu eng mit bisschen Spuck und Nivea Creme. Ich bin komisch drauf, die Leute haben Angst und sagen, Typ, deine Rhymes klingen, als ob du Schore rauchst. Mädels springen, wenn sie eh kennen. Ihr seid wie Kaugummi-Maschinen, Leute, einmal blasen 10 Cent. Ich slapp dir deine Scheißfresse vor die Zehen. Und du zitterst, als würde Lackmann in nem Live-Battle vor dir stehen. Ist es so, jupp, ich scheiß auf die Rapper, sie 98% von euch Hunden fress ich wie ein Kebab-Spieß. Stimmt. Ich glaub euch, ihr seid so hart wie Kaviar und macht mich aggressiv wie so ein Rotarsch-Pavian. Ihr bellt und glaubt, dass eure Hund-Moves härter sind. Ich schwur, ihr dreht durch wie meine Grundschullehrerin. Ist es schön, so ein Urge zu sein? HBS wie die Chicks, meine Verses schreien. Wenn niemand an dich glaubt und keiner mit dir dein Traum teilt, ist es gut, die Leute zu sehen, wenn man dann aufsteigt. Plötzlich bist du fresh und warst es schon immer gewesen. Doch paar Schwäner wird es geben, die dich im Inneren haten. Wenn niemand an dich glaubt und keiner mit dir dein Traum teilt, ist es gut, die Leute zu sehen, wenn man dann aufsteigt. Plötzlich bist du fresh und warst es schon immer gewesen. Doch paar Schwäner wird es geben, die dich im Inneren haten.